Kundgabe 6398. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.11.1955. Liebe überbrückt die Kluft. Mein Wort allein kann die weite Entfernung von mir verringern, weil mein Wort die Liebe lehrt, die euch Menschen mangelt, und dies Anlass ist des großen Abstandes zwischen euch und mir. Meine Liebe zu euch ist unwandelbar. Sie wird euch immer ziehen, doch erst, wenn ihr meine Liebe erwidert, ergreifet ihr meine Hand und kommet mir dadurch näher. Nur wenn ihr selbst in euch die Liebe entzündet, schlagt ihr den Weg ein zu mir, und ihr verringert nun aus eigenem Antrieb den Abstand von euch zu mir. Die Liebe aber ist erkaltet unter euch Menschen. Die Liebe lasset ihr außer Acht. Ihr verhindert es, dass mein Liebestrahl euch treffen kann, der in ein erkaltetes Herz keinen Eingang findet. Ihr wehret euch gegen meine Liebe, ansonsten ihr selbst euch angetrieben fühltet, in Liebe zu wirken. Und ihr könnet darum auch nicht die weite Kluft überbrücken. Und was das heißt, das erfasset ihr alle nicht. Ihr gebet euch dem noch fester in die Gewalt, aus der ihr frei werden sollet. Und darum lasse ich euch Menschen unentwegt mein Wort zugehen. Ich ermahne euch zum Liebewirken. Meine Liebelehre wird euch ständig zugeleitet, denn sie allein kann euch dazu bestimmen, dass ihr tätig werdet in Liebe. Ich gab euch meine Gebote der Gottes- und Nächstenliebe. Ihr habt sie alle schon vernommen während eures Erdendaseins, aber ihr legt ihnen keinen Wert bei. Es ist euch noch nicht bewusst geworden, was die Erfüllung meiner Liebegebote für euch bedeutet. Und bevor die Worte nicht in euer Herz fallen können, dass sie dort den Liebefunken entzünden, sind es nur tote Worte ohne Sinn und Leben. Dass sie in euch lebendig werden, das bezwecke ich durch die Zuleitung meines Wortes von oben. Überall zwar wird meine Liebelehre verkündet bei den Menschen. Überall sind willige Arbeiter für mich und mein Reich. Es fehlt diesen aber am rechten Geist. Sie geben zumeist auch nur mein Wort wieder, ohne dass es in ihnen lebendig geworden wäre. Denn dann hat das Wort auch keine Kraft. Anders aber das Wort, das aus der Höhe kommt. Das zugeleitet werden kann denen, die mit mir in Verbindung stehen, durch ihren Willen mir zum Wohlgefallen zu leben, die das Liebelicht in sich schon entzündet haben und darum mich selbst zu hören vermögen. Diese nehmen Kraft zum Leben direkt von mir entgegen und können diese Kraft nun weitergeben und immer wieder neues Leben erwecken, vermittels dieser Kraft aus mir. Mein Wort, das von mir selbst seinen Ausgang hat, birgt viel Kraft in sich und es lehrt vordringlich die Liebe. Es weiset die Menschen auf das allein Wichtige im Erdenleben hin, die Liebe zu entfalten, auf dass die Menschen mir näher kommen, auf dass sie frei werden aus der Gewalt meines Gegners. Und würde euch Menschen das ganze Wissen erschlossen, die Liebe aber nicht gepredigt, so könntet ihr nicht zum Leben erwachen. Ihr bliebet ewiglich tot, weil meine Liebekraft euch erst dann durchströmen kann, wenn ihr selbst euch öffnet, durch Wirken in Liebe. Die Liebe ist das Höchste. Die Liebe ist das Band, das uns ewiglich verbindet. Die Liebe ist die Brücke, durch die der weite Abstand von mir aufgehoben wird. Die Liebe ist aber auch die Garantie, meine Stimme direkt zu vernehmen, also die Kraft von mir zu beziehen, unbeschränkt. Die Liebe ist das Göttliche, das ihr einst hingegeben habt und dadurch unvollkommen wurdet. Und so also gewinnet ihr auch wieder eure Vollkommenheit zurück, so wie ihr wieder in der Liebe lebt, so wie ihr freiwillig tut, was meine Gebote der Liebe von euch fordern. Denn die Liebe muss frei geübt werden. Ich kann euch wohl durch meine Gebote hinweisen auf die Folgen des Erfüllens oder der Nichterfüllung dieser. Doch zwingen kann und werde ich euch nicht zur Erfüllung, weil Liebe keinen Zwang duldet, wie alles Göttliche etwas völlig Freies ist. Nur muß mein Wort überall hin geleitet werden, auf dass es den in der Seele schlummernden Liebefunken treffen und ihn entzünden kann. Immer wieder muß meine Liebelehre verkündet werden, und immer wieder wird ein Fünkchen erglühen und sich zu einer großen Liebeflamme auswachsen. Immer wieder wird es Menschen geben, die zu mir verlangen, weil der Liebefunke in ihnen entzündet wurde durch mein Wort, das voller Kraft ist und jedem Kraft vermittelt, der es ohne Widerstand annimmt, der es in sich bewegt und nach meiner Liebelehre tätig wird. Dieser wird in Liebe wirken und leben ewiglich. Amen.